Wie man Bitcoin vernichtet. Ein Leitfaden für Anfänger. Viele Bitcoin-Anhänger haben eine nahezu religiöse Überzeugung davon, dass Bitcoin überleben wird, komme was wolle. Die hinter der Währung stehende Rechenleistung und die große Anzahl an Nodes, die weltweit verteilt sind und Transaktionen verifizieren, machen Bitcoin sehr widerstandsfähig gegen Veränderungen, was vermutlich auch in Zukunft so bleiben wird. Der überwiegende Teil derjenigen, die nicht mit Bitcoin vertraut sind, wird jedoch glauben, dass die Währung zum Scheitern verurteilt ist, weil sie, wie digitale Medien, unweigerlich gehackt werden kann. Sobald man jedoch die Funktionsweise von Bitcoin verstanden hat, wird deutlich, dass Hacking in diesem Zusammenhang keine einfache Aufgabe ist. Es gibt noch einige andere mögliche Bedrohungen für Bitcoin. Computersicherheit ist ein grundlegendes und hartnäckiges Problem, das unvorhersehbare Angreifer betrifft, die neue Angriffspunkte finden. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, alle potenziellen Bedrohungen für Bitcoin zu beleuchten und zu bewerten. Dieser Abschnitt untersucht daher lediglich einige der bekanntesten Bedrohungen, die für den Schwerpunkt dieses Buches auf Bitcoin als solides Geld am relevantesten sind. Hacking. Die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin gegen Angriffe basiert auf drei Eigenschaften. Die Einfachheit des Grundsystems, die enorme Rechenleistung, die nichts anderes bewirkt, als die Sicherheit dieses sehr einfachen Designs zu gewährleisten, und die verteilten Nodes, die einen Konsens über jede Änderung erzielen müssen, damit sie wirksam wird. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie übermäßig abgesichert Bitcoin ist, braucht man sich nur das digitale Äquivalent zu dem vorzustellen, was man erzielen würde, wenn man die gesamte Infanterie und Ausrüstung des US-Militärs um einen Schulhof herum platzieren würde, um ihn vor Eindringlingen zu schützen. Bitcoin ist im Wesentlichen ein Bestandsbuch mit einer exakten Buchführung über das Eigentum an virtuellen Coins. Es gibt nur 21 Millionen dieser Coins und ein paar Millionen Adressen, die den Coins zugewiesen sind, wobei täglich nicht mehr als 500.000 Transaktionen mit einem Teil dieser Coins durchgeführt werden. Die für den Betrieb eines solchen Systems erforderliche Rechenleistung ist winzig klein. Selbst ein Laptop für 100 US-Dollar wäre dazu in der Lage, während man gleichzeitig im Internet surft. Aber der Grund, warum Bitcoin nicht auf einem einzigen Laptop betrieben wird, ist, dass eine solche Konfiguration das Vertrauen in den Besitzer des Laptops erfordern würde und gleichzeitig ein relativ einfaches Ziel für Hacking wäre. Sämtliche Computernetzwerke bauen für ihre Sicherheit darauf auf, bestimmte Computer für Angreifer unangreifbar zu machen und diese hochsicheren Computer für endgültige Datensätze zu verwenden. Bitcoin hingegen verfolgt einen ganz anderen Sicherheitsansatz. Für Bitcoin spielt es keine Rolle, jeden Computer aus seinem Netzwerk einzeln abzusichern. Stattdessen arbeitet Bitcoin unter der Prämisse, dass alle Computernodes feindliche Angreifer sind. Anstatt Vertrauen in seine Netzwerkmitglieder aufzubauen, überprüft Bitcoin alles, was sie tun. Dieser Proof-of-Work-Verifizierungsprozess verbraucht große Mengen an Rechenleistung und hat sich als sehr effektiv erwiesen, weil er die Bitcoin-Sicherheit von massiver Rechenleistung abhängig macht und dadurch unempfindlich gegen Zugangs- oder Anmeldeprobleme ist. Wenn jeder Einzelne als unehrlich angesehen wird, muss jeder hohe Kosten tragen, um Transaktionen in das gemeinsame Bestandsbuch zu übernehmen. Zudem wird jeder Einzelne auf seinen Kosten sitzen bleiben, wenn sein Betrug aufgedeckt wird. Wirtschaftliche Anreize sorgen also dafür, dass Unehrlichkeit extrem kostspielig und dadurch sehr unwahrscheinlich ist. Um Bitcoin im Sinne einer Manipulation des Transaktionsledgers zu hacken und Coins betrügerisch auf ein bestimmtes Konto zu verschieben oder das Ledger unbrauchbar zu machen, müsste ein Node einen ungültigen Block in die Blockchain einfügen und das Netzwerk müsste ihn übernehmen und weiter darauf aufbauen. Weil die Erkennung von Betrug für die Nodes sehr günstig vonstatten geht, während die Kosten für das Hinzufügen eines Transaktionsblocks hoch und kontinuierlich steigend sind und weil die Mehrheit der Nodes im Netzwerk ein Interesse daran hat, dass Bitcoin überlebt, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Kampf von Angreifern gewonnen wird. Stattdessen wird ein Angriff zunehmend schwieriger, da die Kosten für das Hinzufügen von Blöcken zunehmend höher werden. Zentrales Merkmal bei der Entwicklung von Bitcoin ist eine grundlegende Asymmetrie zwischen den Kosten für die Verbuchung eines neuen Transaktionsblocks und den Kosten für die Überprüfung der Gültigkeit dieser Transaktion. Das bedeutet, dass die Fälschung von Aufzeichnungen zwar technisch möglich ist, die wirtschaftlichen Anreize jedoch stark dagegen spielen. Das Transaktionsledger stellt somit eine eindeutige Aufzeichnung aller bisher gültigen Transaktionen dar. Der 51%-Angriff. Der 51%-Angriff ist eine Methode, bei der eine große Menge an Hashrate verwendet wird, um betrügerische Transaktionen zu erzeugen, indem derselbe Coin zweimal ausgegeben wird, wodurch eine der beiden Transaktionen fehlschlägt und der Empfänger betrogen wird. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes. Wenn es einem Miner, der einen großen Teil der Hashrate kontrolliert, gelingt, Proof-of-Work-Probleme schnell zu lösen, könnte er einen Bitcoin in einer öffentlichen Blockchain ausgeben, die dafür die erforderlichen Bestätigungen erhält, während er parallel eine andere Abspaltung der Blockchain erzeugt, um darin eine andere Transaktion mit demselben Bitcoin an eine andere Adresse durchzuführen, die dem Angreifer gehört. Der Empfänger der ersten Transaktion erhält zwar die Bestätigungen, aber der Angreifer wird versuchen, seine Rechenleistung zu nutzen, um die zweite Blockchain länger zu machen. Wenn es dem Angreifer gelingt, die zweite Blockchain durch Hinzufügen weiterer Blöcke länger als die erste zu machen, gelingt der Angriff und der Empfänger der ersten Transaktion wird feststellen, dass er keine Coins erhalten hat. Je größer der Anteil der Hashrate ist, die der Angreifer kontrolliert, desto wahrscheinlicher ist es, dass er die betrügerische Blockchain länger als die öffentliche macht und dann seine Transaktion und seinen Gewinn zurückbucht. Das mag im Prinzip einfach klingen, aber in der Praxis erweist es sich als viel schwieriger. Je länger der Empfänger auf die Bestätigungen wartet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Angreifer erfolgreich sein wird. Wenn der Empfänger bereit ist, auf 6 Bestätigungen zu warten, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angriff gelingt, unendlich gering. Theoretisch ist der 51%-Angriff technisch durchaus machbar. In der Praxis sind jedoch die wirtschaftlichen Anreize komplett entgegengesetzt ausgerichtet. Ein Miner, der erfolgreich einen 51%-Angriff durchführt, würde für alle Bitcoin-Nutzer die wirtschaftlichen Anreize und damit die Nachfrage nach Bitcoin-Token untergraben. Da sich das Bitcoin-Mining zu einer sehr kapitalintensiven Industrie mit großen Investitionen in die Produktion von Coins entwickelt hat, haben die Miner ein langfristiges Interesse an der Integrität des Netzwerks, da der Wert ihrer Prämien davon abhängt. Bis heute gab es keinen erfolgreichen Doppelausgabenangriff auf Bitcoin-Transaktionen, die zumindest einmal bestätigt wurden. Das Einzige, was einem erfolgreichen Doppelausgabenangriff auf Bitcoin am nächsten kam, ereignete sich im Jahr 2013, als auf einer Bitcoin-Wettplattform namens Bitcoin Dice eine Summe in der Größenordnung von 1000 Bitcoins, damals im Wert von rund 100.000 Dollar, durch Doppelausgabenangriffe gestohlen wurde, indem sehr große Mining-Ressourcen verwendet wurden. Dieser Angriff gelang jedoch nur, weil Bitcoin Dice Transaktionen mit 0 Bestätigungen akzeptierte, was die Angriffskosten relativ niedrig machte. Hätte die Plattform ausschließlich Transaktionen mit mindestens einer Bestätigung akzeptiert, wäre es viel schwieriger gewesen, den Angriff durchzuführen. Dies ist ein weiterer Punkt, warum die Blockchain von Bitcoin nicht ideal für Massenzahlungen geeignet ist. Es dauert ungefähr zwischen 1 und 12 Minuten, um eine Bestätigung für eine Transaktion für einen neu entstehenden Block zu erzeugen. Sollte ein großer Zahlungsabwickler das Risiko eingehen wollen, Zahlungen mit 0 Bestätigungen zu genehmigen, stellt dies ein lukratives Ziel für koordinierte Doppelausgabenangriffe mit großen Mining-Ressourcen dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein 51%-Angriff theoretisch möglich ist, wenn ein Zahlungsempfänger nicht bereit ist, auf mehrere Blöcke zu warten, um die Gültigkeit der Transaktion zu bestätigen. In der Praxis wirken sich jedoch die wirtschaftlichen Anreize stark gegen die Besitzer von Hash-Kapazitäten aus, die ihre Investitionen in dieser Hinsicht nutzen wollen. Folglich gab es bis heute keinen erfolgreichen 51%-Angriff auf Node-Mitglieder, die auf mindestens eine Bestätigung gewartet haben. Ein 51%-Angriff wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich, wenn er aus Profitgründen durchgeführt würde, jedoch könnte ein solcher Angriff auch ohne Profit streben und mit der Absicht durchgeführt werden, Bitcoin zu vernichten. Ein Staat oder eine private Einrichtung könnte beschließen, Bitcoin-Mining-Kapazitäten zu erwerben, um den Großteil des Bitcoin-Netzwerks zu kontrollieren und dann mit dieser Hashrate kontinuierliche Doppelausgabenangriffe durchzuführen. Dadurch könnten viele Nutzer betrogen und das Vertrauen in die Sicherheit des Netzwerks zerstört werden. Doch die wirtschaftliche Natur des Mining richtet sich komplett gegen ein derartiges Szenario. Die Rechenleistung ist ein hart umkämpfter globaler Markt und das Bitcoin-Mining ist weltweit einer der größten, profitabelsten und am schnellsten wachsenden Zweige davon. Ein Angreifer könnte sich die Übernahmekosten für eine 51%-ige Kontrolle der aktuellen Hashing-Kapazität ansehen und bereit sein, die Kosten für den Kauf der dafür notwendigen Hardware zu übernehmen. Aber wenn eine so enorme Menge an Ressourcen mobilisiert würde, um Bitcoin-Mining-Ausrüstung zu kaufen, würde dies lediglich zu einem starken Anstieg des Ausrüstungspreises führen, was die derzeitigen Miner belohnen und es ihnen ermöglichen würde, stärker in den Kauf von mehr Mining-Rechnern zu investieren. Dies würde zudem zu höheren Investitionen in die Produktion von Mining-Kapazitäten durch Miner führen, was die Kosten für die Rechenleistung senken und ein schnelleres Wachstum der Hashrate von Bitcoin ermöglichen würde. Als Außenstehender, der in den Markt eintritt, ist der Angreifer kontinuierlich im Nachteil, da sein eigener Kauf von Mining-Ausrüstung zu einem schnelleren Wachstum der nicht von ihm kontrollierten Mining-Verarbeitungskapazität führt. Umgekehrt gilt, dass je mehr Ressourcen für den Aufbau von Rechenleistung aufgewendet werden, um Bitcoin anzugreifen, die Rechenleistung von Bitcoin schneller wächst und ein Angriff schwieriger wird. Auch hier ist es aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten des Netzwerks sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Angriff erfolgreich sein wird. Ein Angreifer, insbesondere ein Staat, könnte versuchen, Bitcoin anzugreifen, indem er die Kontrolle über die bestehende Mining-Infrastruktur übernimmt und sie unrentabel nutzt, um die Sicherheit des Netzwerks zu gefährden. Die Tatsache, dass Bitcoin-Mining geografisch weit verbreitet ist, macht diesen Angriff zu einer großen Herausforderung, die eine weltweite Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Staaten erfordern würde. Eine bessere Möglichkeit, um dieses Ziel zu erreichen, wäre womöglich nicht die physische Übernahme der Mining-Ausrüstung, sondern deren Kontrolle durch Hardware-Hintertüren. Hardware-Hintertüren. Zusätzlich gäbe es die Möglichkeit, das Bitcoin-Netzwerk durch Manipulation der Hardware zu beeinträchtigen oder zu vernichten, auf der eine für Außenstehende zugängliche Bitcoin-Software läuft. Mining-Nodes könnten beispielsweise mit einer nicht erkennbaren Malware infiziert werden, die es Außenstehenden ermöglicht, die Hardware zu kontrollieren. Sobald ein 51% Angriff gestartet wird, könnte diese Ausrüstung dann deaktiviert oder ferngesteuert werden. Ein weiteres Beispiel wäre eine Aussperrtechnologie, die auf den Computern der Nutzer installiert wird und den Zugriff auf die Bitcoins der Nutzer durch Zugriff auf ihre privaten Schlüssel ermöglicht. Solche Massenangriffe könnten das Vertrauen in Bitcoin als Anlagegut und die Nachfrage danach stark beeinträchtigen. Beide Arten von Angriffen sind technisch machbar. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Angriffsarten bräuchten sie jedoch nicht vollständig erfolgreich zu sein, um so viel Verwirrung zu stiften, dass der Ruf von Bitcoin und die Nachfrage danach nachhaltig geschädigt werden. Ein Angriff auf die Mining-Ausrüstung ist erfolgsversprechender, da es nur wenige Hersteller von Mining-Ausrüstungen gibt, was zugleich einer der kritischsten Schwachpunkte von Bitcoin ist. In dem Maße, in dem das Bitcoin-Mining als Branche weiter wächst, werden sich wahrscheinlich mehr und mehr Hardware-Produzenten der Herstellung der dafür benötigten Geräte widmen, was die Auswirkungen einer Kompromittierung der Hardware eines einzelnen Herstellers und die sich daraus ergebenden katastrophalen Folgen reduzieren würde. Mit normalen Heimcomputern ist dieses Risiko für das Netzwerk weniger systematisch, da eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Herstellern weltweit Ausrüstungselemente für den Zugriff auf das Bitcoin-Netzwerk herstellen kann. Sollte sich herausstellen, dass ein einzelner Hersteller kompromittierte Produkte herstellt, würden die Verbraucher mit großer Wahrscheinlichkeit zu anderen Herstellern wechseln. Darüber hinaus können Nutzer die privaten Schlüssel zu ihren Adressen auf Offline-Computern generieren, die niemals mit dem Internet verbunden werden. Besonders paranoide Nutzer können sogar ihre Adressen und privaten Schlüssel auf Offline-Computern generieren, die anschließend sofort zerstört werden. Coins, die mit Hilfe dieser virtuellen privaten Schlüssel gespeichert sind, werden jede Art von Angriff auf das Netzwerk überleben. Eine besonders wichtige Abwehrmaßnahme gegen diese Art von Angriffen ist die anarchistische und von Cypherpunk geprägte Einstellung der Bitcoin-Anhänger nach dem Motto »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«. Bitcoin-Anhänger sind in der Regel weitaus fachkundiger als die Durchschnittsnutzer und untersuchen sehr genau, welche Hard- und Software sie einsetzen. Die Kultur des Open Source Peer Review bietet ebenfalls einen wichtigen Schutz gegen diese Art von Angriffen. Angesichts der verbreiteten Natur des Netzwerks ist es viel wahrscheinlicher, dass solche Angriffe erhebliche Kosten und Verluste für Einzelpersonen verursachen und vielleicht sogar systemische Störungen des Netzwerks zur Folge haben. Aber es wird kaum möglich sein, das Netzwerk zum Stillstand zu bringen oder die Nachfrage nach Bitcoin vollständig zu zerstören. Tatsache ist, dass Bitcoin aufgrund seiner wirtschaftlichen Anreize wertvoll ist und nicht aufgrund irgendeiner Art von Hardware. Jedes einzelne Gerät ist für den Betrieb von Bitcoin entbehrlich und kann durch ein anderes Gerät ersetzt werden. Dennoch wären die Überlebenschancen und die Robustheit von Bitcoin besser, wenn es mehrere Hardwareanbieter gäbe, um keinen von ihnen zu einem systemischen Risiko zu machen. Internet- und Infrastrukturangriffe. Eines der gängigsten Missverständnisse über Bitcoin ist, dass es abgeschaltet werden kann, indem wichtige Kommunikationsinfrastrukturen, auf die Bitcoin angewiesen ist, gekappt werden oder das gesamte Internet lahmgelegt wird. Das Problem bei diesen Szenarien ist jedoch, dass darin Bitcoin so missverstanden wird, als wäre es ein Netzwerk im traditionellen Sinn, mit dedizierter Hardware und Infrastruktur mit kritischen Punkten, die angegriffen und kompromittiert werden können. Bitcoin ist jedoch ein Softwareprotokoll, es ist ein interner Prozess, der auf jedem beliebigen Computer durchgeführt werden kann. Bitcoin hat keinen Single Point of Failure und besitzt keine unentbehrliche Hardwarestruktur irgendwo auf der Welt, auf die er angewiesen ist. Jeder Computer, auf dem die Software von Bitcoin läuft, kann sich mit dem Netzwerk verbinden und darin Transaktionen durchführen. In dieser Hinsicht ähnelt Bitcoin dem Internet, denn Bitcoin ist ein Protokoll, das es Computern ermöglicht, sich mit anderen zu verbinden. Es ist also nicht die Infrastruktur, die sie verbindet. Die Datenmenge, die für eine Weitergabe von Informationen über Bitcoin benötigt wird, ist nicht sehr groß und stellt nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Internetverkehrs dar. Bitcoin benötigt im Vergleich zu anderen Internetanwendungen keine allzu umfangreiche Infrastruktur, denn in seiner Blockchain geht es eigentlich nur darum, alle 10 Minuten 1 Megabyte an Daten zu übertragen. Es gibt weltweit unzählige kabelgebundene und drahtlose Technologien für die Datenübertragung und es reicht für den einen Benutzer aus, wenn nur eine davon funktioniert, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Um zu einem Zustand zu gelangen, in dem kein Bitcoin-Nutzer mehr in der Lage ist, sich mit den anderen zu verbinden, müssten absolut verheerende Zerstörungen an der weltweiten Informations-, Daten- und Konnektivitätsinfrastruktur stattfinden. Das Leben der modernen Gesellschaft hängt in hohem Maße von der Konnektivität ab und viele lebenswichtige Dienste, bei denen es zum Teil wirklich um Leben und Tod geht, hängen davon ab, dass diese Kommunikationsinfrastrukturen weiter bestehen. Der Versuch, die gesamte Internetinfrastruktur gleichzeitig abzuschalten, würde einer Gesellschaft, die das versucht, vermutlich einen erheblichen Schaden zufügen. Gleichzeitig würde es vermutlich nicht gelingen, das Funktionieren von Bitcoin zu stoppen, da weltweit verstreute Computer jederzeit über Protokolle und verschlüsselte Kommunikation miteinander verbunden sein können. Es gibt einfach zu viele Computer und Verbindungen auf der Welt, die von zu vielen Menschen genutzt werden, weshalb keine Macht der Welt sie alle gleichzeitig dazu bringen könnte, nicht mehr zu funktionieren. Das einzig denkbare Szenario wäre in dieser Hinsicht eine Art Apokalypse, bei der niemand mehr übrig bleibt, der sich überhaupt fragen könnte, ob Bitcoin einsatzbereit ist oder nicht. Von allen Bedrohungen, die häufig gegen Bitcoin angeführt werden, halte ich diese für die am wenigsten glaubwürdige oder relevante. Steigende Kosten für Nodes und ein Rückgang ihrer Anzahl. Anstatt sich futuristische Science-Fiction-Szenarien vorzustellen, die darauf abzielen, die Telekommunikationsinfrastruktur der gesamten Menschheit in einem vergeblichen Versuch zu zerstören, nur um ein Softwareprogramm auszumerzen, gibt es weitaus realistischere Bedrohungen für Bitcoin, die auf der Grundlage seiner Architektur beruhen. Bitcoins Eigenschaft als hartes Geld, dessen Angebot nicht manipuliert werden kann, und als nicht zensierbares digitales Geld ohne die Möglichkeit einer Intervention durch Dritte, hängt von den Konsensregeln des Netzwerks ab, die nur äußerst schwer zu ändern sind, insbesondere in Bezug auf die Geldmenge. Wie zuvor erwähnt, wird dieser stabile Zustand dadurch erhalten, dass es für ein einzelnes Netzwerkmitglied ein hochriskanter und wahrscheinlich verlustbringender Schritt sein dürfte, sich vom aktuellen Konsens abzuwenden, solange die anderen Netzwerkmitglieder nicht ebenfalls zu den neuen Konsensregeln übergehen. Was jedoch diesen Schritt hochriskant und unwahrscheinlich macht, ist, dass die Anzahl der Nodes, auf denen die Software läuft, einerseits groß genug sein muss und andererseits aufgrund der großen Anzahl eine Koordination zwischen den Nodes nicht praktikabel ist. Sollten die Kosten für den Betrieb eines Bitcoin-Nodes deutlich steigen, würden viele Node-Betreiber ihren Node aufgeben, wodurch sich die Anzahl der Nodes im Netzwerk verringern würde. Ein Netzwerk mit nur ein paar Dutzend Nodes würde bedeuten, dass es sich um kein wirklich dezentrales Netzwerk mehr handelt, da die wenigen verbliebenen Nodes sehr einfach zusammenarbeiten könnten, um die Regeln des Netzwerks zu ihrem eigenen Vorteil zu ändern oder sogar zu sabotieren. Dieses Szenario bleibt meiner Meinung nach mittel- und langfristig die größte technische Bedrohung für Bitcoin. Die wesentliche Einschränkung für Einzelpersonen, um ihre eigenen Nodes betreiben zu können, ist derzeit die Bandbreite der Internetverbindung. Da jedoch die Blockgröße unter 1 Megabyte bleibt, sollte dies in der Regel kein Problem darstellen. Eine Hardfork, also eine harte Abspaltung, die die Blockgröße vergrößert, würde zu einem Anstieg der Betriebskosten eines Nodes und zu einer Verringerung der Anzahl der operativen Nodes führen. Wie bei den bisherigen Bedrohungen ist dies zwar technisch durchaus möglich, aber unwahrscheinlich, weil die wirtschaftlichen Anreize des Systems dagegen sprechen. Die allgemeine Ablehnung sämtlicher Versuche, die Blockgröße zu vergrößern, zeigt dies bisher recht deutlich. Das Knacken des SHA-256-Hashing-Algorithmus. Die SHA-256-Hashing-Funktion ist ein integraler Bestandteil der Funktionsweise des Bitcoin-Systems. Kurz gesagt, ist Hashing ein Prozess, der einen beliebigen Eingangsdatensatz in einen Datensatz fester Größe, bekannt als Hash, umwandelt, was mithilfe einer nicht umkehrbaren mathematischen Formel geschieht. Es ist also ganz einfach, mit dieser Funktion einen Hash für beliebige Daten zu erzeugen, aber es ist nicht möglich, die ursprüngliche Datenfolge aus dem Hash rückwärts zu berechnen. Mit der Verbesserung der Rechenleistung könnte es für Computer möglich werden, diese Hashing-Funktion rückwärts zu berechnen, was alle Bitcoin-Adressen für Diebstahl anfällig machen würde. Es ist nicht absehbar, ob und wann sich ein solches Szenario entwickeln könnte, aber wenn doch, würde es eine sehr ernste technische Bedrohung für Bitcoin darstellen. Die technische Lösung, um dem entgegenzuwirken, wäre der Wechsel zu einer stärkeren Form der Verschlüsselung, doch der knifflige Teil wäre in diesem Fall die Koordination einer Hardfork, der den Großteil der Nodes des Netzwerks dazu bringt, die alten Konsensregeln zugunsten eines neuen Regelwerks mit einer neuen Hashing-Funktion aufzugeben. Alle zuvor diskutierten Probleme bezüglich der Schwierigkeit, eine Abspaltung zu koordinieren, gelten hier ebenso. Da jedoch in diesem Fall die Bedrohung real wäre und jeder Bitcoin-Inhaber, der sich für einen Verbleib in der alten Implementierung entscheidet, anfällig für Hacker wäre, wäre es wahrscheinlich, dass eine überwältigende Mehrheit der Benutzer einer Hardfork zustimmen würden. Es bleibt nur die interessante Frage offen, ob diese Hardfork geordnet abläuft und alle Benutzer in dieselbe Blockchain migrieren oder ob die Hardfork dazu führt, dass die Blockchain in mehrere Zweige mit unterschiedlichen Verschlüsselungsmethoden aufgeteilt wird. Obwohl es sicherlich möglich ist, dass die SHA-256-Verschlüsselung geknackt wird, sprechen die wirtschaftlichen Anreize der Netzwerknutzer dafür, vom alten zu einem stärkeren Verschlüsselungsalgorithmus zu wechseln und diesen Wechsel gemeinsam mit allen anderen Nutzern zu vollziehen. Eine Rückkehr zum soliden Geld. Während sich die meisten Diskussionen darüber, wie Bitcoin scheitern oder vernichtet werden könnte, auf technische Angriffe konzentrieren, besteht ein viel realistischerer Weg für einen Angriff auf Bitcoin darin, die wirtschaftlichen Anreize für die Verwendung von Bitcoin auszuhebeln. Der Versuch, Bitcoin auf eine der oben genannten Arten anzugreifen oder zu vernichten, ist höchst unwahrscheinlich, da er im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Anreizen steht, die den Einsatz von Bitcoin vorantreiben. Die Situation ist vergleichbar mit dem Versuch, das Rad oder das Messer zu verbieten. Solange die Technologie für uns nützlich ist, werden alle Versuche, sie zu verbieten, scheitern, da wir weiterhin Wege finden werden, sie zu nutzen, legal oder illegal. Der einzige Weg, eine Technologie zu stoppen, besteht nicht darin, sie zu verbieten, sondern einen besseren Ersatz zu erfinden oder die Notwendigkeit ihrer Nutzung zu umgehen. Die Schreibmaschine konnte nie verboten oder aus der Welt geschaffen werden, aber der Aufstieg des PCs hat sich faktisch ausgerottet. Die Nachfrage nach Bitcoin ergibt sich einerseits aus der Notwendigkeit, dass Einzelpersonen auf der ganzen Welt Transaktionen unter Umgehung der politischen Kontrollen durchführen möchten und andererseits aus dem allgemeinen Wunsch nach einem inflationsbeständigen Wertspeicher. Solange die politischen Behörden dem Einzelnen, der Geld überweist, Verbote und Beschränkungen auferlegen und solange das staatliche Geld weiches Geld ist, dessen Angebot nach den Launen der Politiker auf einfache Weise erweitert werden kann, wird die Nachfrage nach Bitcoin fortbestehen. Zudem wird das abnehmende Angebotswachstum von Bitcoin wahrscheinlich dazu führen, dass sein Wert im Laufe der Zeit steigt und er von immer mehr Menschen als Wertspeicher genutzt wird. Angenommen, die gesamten heutigen Bank- und Währungssysteme der Welt würden durch die des Goldstandards aus dem späten 19. Jahrhundert ersetzt, wo individuelle Freiheit und hartes Geld im Vordergrund standen, dann würde die Nachfrage nach Bitcoin wahrscheinlich deutlich sinken. Es wäre vorstellbar, dass ein solcher Schritt zu einer derartigen Schwächung der Nachfrage nach Bitcoin führen würde, dass der Preis deutlich nachgeben würde. Dies würde die derzeitigen Besitzer erheblich schädigen, die Volatilität der Währung erhöhen und sie um viele Jahre zurückversetzen. Mit der gestiegenen Volatilität und der Verfügbarkeit eines zuverlässigen und relativ stabilen internationalen Hartgeldstandards würde der Anreiz für die Verwendung von Bitcoin deutlich nachlassen. In einer Welt, in der staatliche Restriktionen und inflationäre Tendenzen durch den Goldstandard vorgegeben werden, könnte es durchaus sein, dass der First-Mover-Vorteil und die relative Kaufkraftstabilität von Gold eine unüberwindliche Hürde für Bitcoin darstellen, indem die schnelle Verbreitung von Bitcoin ausgebremst und somit verhindert wird, dass die Währung eine ausreichende Verbreitung und nachhaltige Preisstabilität erreicht. In der Praxis ist jedoch die Möglichkeit einer globalen Rückkehr zu solidem Geld und zu einer liberalen Staatsform äußerst unwahrscheinlich. Diese Konzepte sind der überwiegenden Mehrheit der Politiker und Wähler weltweit weitgehend fremd, da sie seit Generationen so erzogen werden, dass sie die staatliche Kontrolle von Geld und Moral als notwendig für das Funktionieren einer Gesellschaft erachten. Selbst wenn eine solche politische und monetäre Transformation möglich wäre, dürfte die nachlassende Angebotswachstumsrate von Bitcoin die Währung für viele weiterhin zu einer attraktiven, spekulativen Wette machen, die dazu beitragen würde, dass Bitcoin weiter wächst und eine größere monetäre Rolle übernimmt. Meiner Einschätzung nach könnte eine globale monetäre Rückkehr zu Gold die größte Bedrohung für Bitcoin darstellen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Fall eintreten wird und zudem unwahrscheinlich, dass Bitcoin dabei vollständig vernichtet wird. Eine weitere Möglichkeit, Bitcoin zu vernichten, wäre die Erfindung einer neuen Form von solidem Geld, die Bitcoin überlegen ist. Viele scheinen zu denken, dass die anderen Kryptowährungen, die Bitcoin nachahmen, dieses Ziel erreichen könnten. Es ist jedoch meine feste Überzeugung, dass keine dieser Coins, die das Design von Bitcoin nachahmen, mit Bitcoin in seiner Funktion als gesundes Geld konkurrieren kann. Die Gründe dafür werden im nächsten Abschnitt dieses Kapitels ausführlich erläutert, umfassen aber insbesondere folgende Punkte. Bitcoin ist die einzige wirklich dezentrale digitale Währung, die spontan in einem fein ausbalancierten Gleichgewicht zwischen Minern, Programmierern und Nutzern gewachsen ist, von denen keiner sie kontrollieren kann. Es war nur ein einziges Mal möglich, eine Währung auf der Grundlage dieses Entwurfs zu entwickeln, denn nachdem sich herausgestellt hat, dass sie funktioniert, wird jeder Versuch, sie zu kopieren, zu einem top-down und zentral gesteuerten Netzwerk führen, das sich niemals der Kontrolle seiner Schöpfer entziehen wird. Wenn es also um die Struktur und Technologie von Bitcoin geht, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein anderer Coin, der Bitcoin nachempfunden ist, diesen ersetzen könnte. Ein neues Design und eine neue Technologie für die Implementierung von digitalem Bargeld und hartem Geld könnten einen solchen Konkurrenten hervorbringen. Es ist jedoch nicht möglich, den Aufstieg einer solchen Technologie vorherzusagen, bevor sie erschaffen wurde. Das Wissen, das man bis heute über die Herausforderungen von digitalem Bargeld sammeln konnte, macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um eine einfach zu entwickelnde Erfindung handelt.